Sie kann bersetzen in exit so viel wie mehr als 30 sprechen. Aber FRC get genut zidium diid, sie kann bersetzen ein der meisten gebraucht sprachen einschließlich chinesisch, französisch, englisch. Die Prosider Decline Massin ist sehr einfach. Senior MSSCN Dr. CKN ein Schulter und beginnen chatten. In dem Moment die Taste ist wirklich gestartet es word start, zu übersetzen, was sie haben des Sag in der foreign language sie hat's Klick ausgehabt.